23. April 1945. Ab und zu, wenn ich die düstere, beklemmende Enge in meinem Telefonkabuff einfach nicht mehr aushielt, zog ich mich in mein altes Dienstzimmer im Adjutantenflügel zurück, nicht weit vom Kellerausgang, und ruhte mich dort ein wenig aus. Ich war froh um jede Minute Schlaf. Im Bunker war ich der Einzige, der Tag und Nacht, bis auf die kurzen Essenspausen, in denen mich mein Kamerad Retzbach vertrat, vor dem Vermittlungsschränkchen wachte. Am Spätnachmittag verließ Hitler plötzlich seine Räume. Langsam, sehr langsam, lief er bei mir an der Telefonzentrale vorbei, Schäferhündin Blondie wich nicht von seiner Seite. Zusammen mit einigen Kameraden vom Begleitkommando ging er nach oben in den Garten der Reichskanzlei. Frische Luft atmen, zum letzten Mal. Es waren teilweise wunderschöne Frühlingstage, in deren Kulisse sich diese Hölle abspielte. Kurz danach, Aufregung. Göring schaffte es in letzter Sekunde noch bei Hitler in Ungnade zu fallen. Es ging wohl um ein Telegramm von Göring aus Berchtesgaden, aber ich konnte die genauen Zusammenhänge nicht erfassen, hatte ohnehin Schwierigkeiten, mich auf meine Telefonate zu konzentrieren. Martin Bormann tönte von Hochverrat, buxierte erregt die Sekretärin Else Krüger in meine Telefonzentrale. Er diktierte ihr einen Funkspruch, der oben abgesetzt werden sollte. Erst später erfuhr ich, dass Göring wegen Hitlers Ausspruch am 22. April, er habe keine Befehle mehr, vom Nachfolgefall ausgehen wollte. Göring stand allem Anschein nach in den Startlöchern, um Hitler infolge seiner offensichtlichen Regierungsunfähigkeit zu beerben, wie es für diesen Fall vorgesehen war. Da hatte Chefintrigant Bormann natürlich leichtes Spiel. Hitler war mehr denn je empfänglich für alle noch so haarsträubenden Varianten von Verrat, Verschwörung und Sabotage. Zwischenzeitlich traf Albert Speer ein, der Herr Künstler. Speer war Rüstungsminister, wirkte im Bunker dennoch vollends deplatziert. Wartend lief er den Korridor auf und ab, ging anschließend zu Hitler hinein. Er blieb noch bis zur Lagebesprechung mit General Krebs. Später am Abend wünschte Eva Braun, Speer zu sehen. Sie kam zu mir in die Telefonzentrale mit der Bitte, Speer, der sich noch im oberen Bereich der Katakomben aufhielt, zu benachrichtigen. Kurz danach sah ich ihn zum letzten Mal. Endlich erreichte ich doch noch telefonisch meine Frau. Ich ahnte in diesem Moment nicht, dass es für lange Zeit das letzte Mal sein sollte, ihre Stimme zu hören. Am gleichen Abend starb Gerdas Vater, das erfuhr ich jedoch nicht mehr. Mein Schwiegervater hatte mit zwei anderen Männern den Bunker voreilig verlassen, da er immer in Sorge um unsere Habe war, die in den offenstehenden Häusern Plünderern ausgeliefert war. Alle drei wurden von einer Granate erwischt und in Stücke gerissen. Was von ihm blieb, ist im Garten vergraben.